Auf einsamen Wegen und Stegen, da reitet bei Tag und bei Nacht dem Feinde entgegen, der baltischen Kundschaft erwacht. Frisch aufs Pferd ins Morgenrot, in der Feinde Scharen, schießt uns eine Kugel tot, fallen wir als Husaren. Frisch aufs Pferd ins Morgenrot, in der Feinde Scharen, schießt uns eine Kugel tot, fallen wir als Husaren. Schießt uns eine Kugel tot, fallen wir all zusammen. Frisch aufs Pferd ins Morgenrot, in der Feinde Scharen. Schießt uns eine Kugel tot, fallen wir all zusammen. Eisernen Besen die roten Horden hinaus. Nur so kann die Heimat genesen und Friede kehrt ein in das Haus. Frisch aufs Pferd ins Morgenrot, in der Feinde Scharen, schießt uns eine Kugel tot, fallen wir als Husaren. Frisch aufs Pferd ins Morgenrot, in der Feinde Scharen, schießt uns eine Kugel tot, fallen wir als Husaren. Schopf allein, du bist ja die Schönste im Städel, wer weiß, wann ich dich wieder seh. Frisch aufs Pferd ins Morgenrot, in der Feinde Scharen, schießt uns eine Kugel tot, fallen wir als Husaren. Frisch aufs Pferd ins Feinde Scharen, schießt uns eine Kugel tot, fallen wir als Husaren. Und trifft mich die Kugel auch heute, das Reiterleben war schön, kein schöner Tod als im Streite, zu vergehen. Frisch aufs Pferd ins Morgenrot, in der Feinde Scharen, schießt uns eine Kugel tot, fallen wir als Husaren. Frisch aufs Pferd ins Morgenrot, in der Feinde Scharen, schießt uns eine Kugel tot, fallen wir als Husaren.